Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Paris kurz vor der Französischen Revolution. Ein millionenschweres Collier sorgt für eine Staatskrise. Mittendrin Königin Marie Antoinette. Das riesige Schloss ist dunkel, im Park herrscht Stille. In der Venuslaube wartet eine verhüllte Gestalt. Plötzlich Schritte. Eine Dame naht in Begleitung zweier Personen. Zaghaft betritt sie die Laube, in der Hand eine weiße Rose. Dem Wartenden stockt der Atem. In der Finsternis erahnt er ihre Züge eher, als dass er sie sieht. Dennoch erkennt er das schöne Gesicht, den vielgerühmten Gang, sogar ihr Kleid, in dem sie sich schon einmal malen ließ. Sie murmelt leise Worte. Es hört sich an wie: Das Vergangene ist vergessen. Sie dürfen hoffen. Er geht zitternd in die Knie, küsst den Saum ihres Kleides. Sie lässt die Rose fallen. Da ertönt eine heisere Stimme von draußen. Schnell weg! Madame und die Gräfin Artois nahen. Hastig wird die Dame aus der Laube fortgezogen. Der Vermummte bleibt zurück, sprachlos, in einem Taumel von Glück. Ein Groschenroman? Keinesfalls. Die Szene ist historisch belegt. Die Protagonisten dieses bezaubernden Rokoko-Schauspiels waren ein Betrogener und drei Betrüger, die nicht nur für den spektakulärsten Kriminalfall der frühen Neuzeit sorgten, sondern damit in gewisser Weise auch zum Ausbruch der Französischen Revolution beitrugen. Die Zeit: 11. August 1784. Ort der Handlung: Park des Königlichen Schlosses zu Versailles. Die Personen: Königin Marie Antoinette von Frankreich und der Kardinal Herzog Louis de Rohan, einflussreicher Höfling, Fürstbischof von Straßburg, Großalmosenverteiler des Königs, Spross einer der vornehmsten Familien Frankreichs. Das Grundmuster ist einfach. Der Kardinal liebt die Königin liebt den Kardinal nicht. Nun aber darf er hoffen, ihre Gunst zu erlangen. Das Problem ist nur, die nächtliche Dame war gar nicht die Königin. Diese Szene bildete den Höhepunkt und eigentlichen Beginn der berühmt-berüchtigten Affäre um das Halsband der Königin Marie Antoinette. Zahlreiche Historiker befassten sich damit, unter ihnen der Französisch-Luxemburger Franz Funk Brentano oder der Engländer Thomas Carlyle. Zahlreiche Quellen berichten über die Details, Memoiren, Tagebücher und Briefe, Gerichtsakten und Pamphlete. Carlyle definierte den Fall als einen Zusammenstoß dreier fixer Ideen, die dazu führten, dass der brisante Stoff zur Explosion kam. Die erste fixe Idee: Die königlichen Pariser Juweliere Bemer und Bassange hatten den Traum, das teuerste Schmuckstück der Welt zu erschaffen. Sie sammelten Hunderte von Diamanten und machten ein Collier, das am Hals einer Königin glänzen sollte, Marie Antoinette, der verschwenderischen jungen Frau Ludwigs des 16. Die zweite fixe Idee: Der reiche Kardinal Rohan besitzt alles. Er wird La Belle Eminence genannt, die schöne Eminenz. Er hat Geld und Einfluss. Was fehlt ihm also? Das Größte und Schönste, was er sich vorstellen kann: die Liebe einer Königin. Doch sie mag ihn nicht. Kardinal Rohan hat das Problem, dass er sich mit der Mutter von Marie Antoinette nicht gut verstanden hat, als er Botschafter in Wien war. Also Kaiserin Maria Theresia schätzte ihn nicht, er hat einfach zu viel Geld ausgegeben, also letztlich zu sehr mit Prunk versucht, Frankreich zu repräsentieren, und das kam in Wien nicht gut an. Und deshalb ist Kaiserin gegenüber diesem Botschafter sehr reserviert und gibt diese Einschätzung so quasi 1:1 an ihre Tochter weiter. Sagt Marc Hengerer, Professor für Geschichte der frühen Neuzeit an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Rohan steigert sich in seinen Liebeswahn hinein. Um jeden Preis will er die Gunst der Königin gewinnen. Diese fixe Idee macht ihn blind und taub. Die dritte fixe Idee schließlich ist die der jungen Jeanne. Sie betritt die Bühne der Geschichte mit 14, als sie auf der Straße steht und bettelt. Sie sei ein unglücklicher Abkömmling des königlichen Geschlechts der Valois, behauptet sie. Und sie behauptet es so leidenschaftlich, dass sie adelige Mäzene findet, die das auch glauben. Jeanne ist eine raffinierte und skrupellose Betrügerin. Sie heiratet später den leichtlebigen Offizier Marc-Antoine Nicolas de Lamotte, der ihr kongenialer Partner wird. Die beiden wollen ein Leben in Luxus, wie es sich für königliches Blut gehört. Sie wollen Geld. Und dafür brauchen sie ein Opfer, das naiv genug ist, in großem Stil übers Ohr gehauen zu werden. Dieses Opfer findet Jeanne in Kardinal Rouen. Das gewitzte Ehepaar wittert die Chance, aus der unglücklichen Liebe des Edelmannes Kapital zu schlagen. Und da kommt das sagenhafte Collier ins Spiel. Dieses Collier, also es sind ja so ungefähr 540 Diamanten und entsprechend Karat. Und die Diamantenpreise haben sich nicht fundamental verändert. Das wären heute so ungefähr 6,5 Millionen Euro. Also im Verhältnis zu den Gesamtschulden und zum Jahresetat. Nicht Peanuts, aber doch letztlich keine Summe, die irgendwie von größerer Relevanz gewesen wäre. Das Problem ist die Symbolfunktion. Deshalb hat ja Marie Antoinette dieses Collier zurückgewiesen. Also wurde ja mehrfach angeboten von ihrem Ehemann als Geschenk. Doch Marie Antoinette will es nicht. Auch nicht geschenkt. Das Halsband erscheint ihr zu teuer. Schön war es ohnehin nicht, zu groß, zu viel, zu üppig für den zart ziselierten Geschmack des Rokoko. Jeanne de Lamotte aber möchte den sagenhaften Nibelungenschatz haben. Die Bühne für das folgenschwere Kriminalspiel ist das süße 18. Jahrhundert des Ancien Regime. Frankreich ist der sentimentale und mysterienliebende Spielplatz der Aristokratie. Verschwenderisch, romantisch und aus lauter Langeweile auch sehr böswillig. Doch böswillig ist nicht nur die Aristokratie. Auch das Volk hasst die Königin und dieser Hass äußert sich massiv. Täglich erscheinen Pamphlete über sie mit abscheulich schmutzigem Inhalt. Besonders geschmäht wird sie für ihre angeblichen Ausschweifungen. Marc Hengere. Die besonders heftigen Dinge sind sexualisierte Beschimpfungen im Grunde genommen, auch gedruckter Art. Also eines der heftigsten Broschüren heißt so Führer Uterin, also das sind so die Uterusrasereien von Marie Antoinette. Im Großen und Ganzen wird ihr angedichtet, sie hätte also mit allen möglichen Leuten vom französischen Hof sexuelle Beziehungen gehabt, auch zum Bruder und Brüdern des Königs, auch zu ihrem eigenen Sohn natürlich, und auch zu diversen Hofdamen und eben auch zum Kardinal Rohan, der in dieser Halsbandaffäre eine große Rolle spielt. Das heißt, ihr wird sozusagen eine lange Liste von Affären angedichtet, die inzestuös sind, gegen also alle Regeln verstoßen, die es für Sexualität der damaligen Zeit eben gibt. Skandalöse Affären. Die Halsbandaffäre diente als eine Art Katalysator. Die französische Monarchie war despotisch, doch war sie mittlerweile recht schwach geworden und so eine Schwäche ist verhängnisvoll. Hinzu kam, dass die Königin nicht bereit war, die Rolle eines von Gottes Gnaden eingesetzten höheren Wesens zu spielen. Sie wollte frei sein, Mensch sein, sich amüsieren und um ihrer selbst willen geliebt werden. Sie scharte einen Kreis gebildeter junger Leute um sich und amüsierte sich einfach. Die Konservativen hassten sie dafür, und die anderen, die ihrem Inner Circle nicht angehörten, gifteten aus Neid gegen sie. Sie war weder verschwenderischer noch ausschweifender als andere vor und nach ihr, doch weil sie so unbeliebt war, wurde ihr alles als Schuld und Versagen angelastet. Dass sie lange Zeit keinen Thronfolger gebar, obwohl das an ihrem Mann lag. Dass sie Affären hatte, obwohl sie, wenn überhaupt, viel weniger hatte als im freizügigen 18. Jahrhundert allgemein üblich. Sie wurde perverser Verschwendungssucht bezichtigt und als Verräterin abgestempelt, weil sie ihrer Familie, dem österreichischen Kaiserhaus, verbunden war. Und so war es nur folgerichtig, dass ihr die Halsbandaffäre, an der sie gänzlich unschuldig war, zum Verhängnis wurde. Jeanne de Lamotte arbeitet also an ihrem großen Coup. Sie schmeichelt sich in die Gunst des Kardinals Rouen und spielt ihm vor, Freundin und Vertraute der Königin zu sein. Der verliebte Kardinal bittet sie um ihre Fürsprache. Und Jeanne füttert ihn mit immer verheißungsvolleren Botschaften. Die Königin sei allmählich gewillt, ihm ihre Gunst zu schenken. Und eines Tages erhält er sogar einen Brief. Jeanne hat da bereits einen kleinen Kreis von Komplizen um sich geschart. Eine von ihnen ist eine junge Straßendirne, die der Königin auffallend ähnlich sieht. Ein zweiter ist der junge Reto de Villette, der sich insbesondere durch seine feine, weibliche Handschrift auszeichnet, die der Schrift der Königin ähnelt. Und so übermittelt Jeanne dem Kardinal Rohan schon bald einen Brief. Oh, welches Glück! Die Königin bittet ihn zum Rendezvous in die Venuslaube. Wieso das Treffen dann ein so jähes Ende nimmt und wieso Madame, die Schwester des Königs, und die Gräfin Artois, seine Schwägerin, ausgerechnet um Mitternacht im Park spazieren gehen sollten, diese Frage stellt sich Rohan gar nicht. Er glaubt alles, denn er ist reich und naiv und er möchte glauben. Er glaubt es auch, als Jeanne ihm mitteilt, dass die Königin das Halsband zu kaufen wünscht. Ihr Name soll dabei jedoch nicht fallen. Rohan möge mit den Juwelieren verhandeln und den Schmuck kaufen. Der Preis, 1.600.000 Pfund, soll in 4 Raten bezahlt werden, die sie ihm erstatten würde. Gefühlvoll, verspielt und mysterienliebend war diese letzte Epoche des Ancien Regime. Die Menschen lechzten nach Mysterien. Einer, der das bestens für sich zu nutzen wusste, war der Zauberer und Wunderdoktor Cagliostro. Über seine aristokratische Herkunft streute er nebulöse Geschichten aus. Er warf mit Geld um sich, heilte Kranke und mischte Wundertränke. Er war charismatisch und eloquent und mischte ständig fremde, arabisch klingende Brocken in seine Rede. Kein Mensch verstand, was er sprach, deshalb hielten ihn alle für ungemein weise. Auch Kardinal Rohan erlag seinem Charme. Cagliostro wurde sein Vertrauter und Berater. In der Nacht vor dem verhängnisvollen Schmuckkauf ist auf Rohans Schloss fieberhaftes Geisterbeschwören im Gange. Cagliostros Methode war einfach und wirkungsvoll. Eine unschuldige Jungfrau musste in ein Glasgefäß mit klarem Wasser schauen, und der Zauberer fragte sie, ob sie die diversen Gestalten im Gefäß sehen könne. Konnte sie nicht, war sie nicht unschuldig und keine Jungfrau. Aber sie konnte ja, aber natürlich, sie sah haargenau, was es da zu sehen gab. Sehen Sie die rot gekleidete Gestalt, die dem Kardinal ähnelt? Und eine Dame, die der Königin ähnelt? Ja, sagte die unschuldige Jungfrau, ich sehe sie. Und Cagliostro versicherte dem beglückten Kardinal, dass sein Unterfangen von Erfolg gekrönt sein würde. Das Problem war nur, der Magier wusste nichts von dem Kauf des Halsbandes. Wäre er im Bilde gewesen, hätte der gutmütige Zauberer Rohan wohl davon abgeraten. So aber erscheint der Kardinal bei den Juwelieren, um den Kauf abzuschließen. Im letzten Moment jedoch kommen ihm Bedenken. Von einem für ihn ungewöhnlichen Geschäftssinn beseelt, fordert er jetzt doch zuerst die Unterschrift der Königin. Jeanne de Lamotte zögert. Es ist eine Sache, Liebesbriefchen zu schreiben und eine andere, einen Vertrag zu fälschen. Doch die Gier siegt. Rohan erhält das Schreiben mit der Bestätigung der Königin. Approuvé steht darauf. Unterschrieben Marie-Antoinette de France. Historiker rätseln über Rohans Naivität. Merkte er nicht, dass er bei diesem Geschäft völlig überflüssig war? Angeblich wollte die Königin nicht genannt werden, aber sie wurde ja genannt. Dieses Geheimnis war also keines. Oder brauchte sie ihn als Bürgen? Kaum, denn ihre Kreditwürdigkeit stand außer Frage. Wozu also all die Geheimnistuerei, die undurchsichtige Transaktion? Doch Rohan fragt nicht. Am 1. Februar 1785 wird das Collier an ihn übergeben. Er gibt es an einen Abgesandten der Königin weiter. Sie wolle den Schmuck schon am nächsten Tag zur Lichtmess tragen, hieß es. Rohan wartet mit Spannung. Doch die Königin trägt den Schmuck nicht. Und sie trägt ihn auch beim nächsten Fest, bei der nächsten Messe nicht. Jeanne und ihr Mann nehmen das Halsband sofort, gierig und unsachgemäß auseinander. Das Unglücksding, der sagenhafte Schatz, beendet sein kurzes Erdendasein, ohne je bezahlt und ohne je getragen worden zu sein. Obwohl die Diamanten einzeln viel weniger wert sind als das komplette Collier, kommt immer noch ein kleines Vermögen dabei heraus. Die de la Mottes sind am Ziel. Sie haben richtig viel Geld. Rohan lässt sich währenddessen monatelang hinhalten. Die Juweliere aber werden unruhig. Warum trägt Marie-Antoinette den Schmuck nicht? Schließlich geht Bemer zur Königin und überreicht ihr einen Dankesbrief für den Kauf, den sie jedoch ungelesen beiseite legt. Später liest sie ihn zwar, versteht den Inhalt aber nicht und wirft den Brief in den Kamin. Verhängnisvoll. Denn dass die Königin nicht reagiert, deuten die Juweliere als stillschweigende Bestätigung, dass sie das Collier erhalten hat. Und die Uhr tickt. Jeanne bleibt dennoch in Paris. Warum? Wegen ihrer fixen Idee. Sie ist ein Kind des Ancien Regime. Sie wollte glänzen, mittendrin sein. Und nun feiert sie, dass sie eine Valois ist und sich endlich leisten kann, auch so zu leben. Am 3. August ist die erste Rate fällig. Was nun geschieht, ist nicht eindeutig geklärt. Eine Version besagt, dass Jeanne einen Frontalangriff startet. Sie sagt dem Juwelier ins Gesicht, sie wurden betrogen, die Unterschrift der Königin ist gefälscht. Aber keine Sorge, Rohan wird bezahlen, um dem Skandal zu entgehen. Rohan würde auch bezahlen, doch die Juweliere wagen nicht, sich an ihn zu wenden. Stattdessen bittet Bemer um eine Unterredung mit der Königin. Warum? Warum haben sie mehr Angst vor Rohan als vor ihr? Was hat sie überhaupt mit der ganzen Sache zu tun, wenn ihre Unterschrift gefälscht ist? Der Historiker Funk Brentano liefert keine Erklärung dafür. Tatsache ist, dass Bemer immer noch zu glauben scheint, die Königin hätte den Vertrag unterschrieben. Er wird nicht vorgelassen und spricht stattdessen mit ihrer Vertrauten, Madame Campan. Und er erzählt ihr alles. Von der Korrespondenz des Kardinals mit Marie-Antoinette, dem heimlichen Treffen in der Venuslaube, von ihrem Auftrag, das Halsband zu kaufen. Die freundliche Gesellschafterin ist entsetzt. Wie bitte? Seit 10 Jahren spricht die Königin nicht einmal mehr mit Rohan. Und das Halsband wollte sie nie haben. Wieso konnte Bemer nur glauben, dass sie es gekauft hätte und dann nie anlegte? Ihr Resümee? Lieber Bemer, Sie sind verrückt. Die Wahrheit will der Juwelier nicht akzeptieren. Sei es, weil er die Augen vor den schlimmen Tatsachen verschließen will, sei es, weil er alles für eine Intrige der Königin hält. Denn wie das ganze Volk ist auch er bereit, ihr jede Niedertracht zuzutrauen. Und schließlich ist da ja auch noch der Vertrag mit ihrer Unterschrift. Diese Unterschrift wird zum letztgültigen Beweis. Jeder, wirklich jeder, der sie sieht, weiß, dass sie eine Fälschung sein muss. Niemals würde die Königin so unterschreiben. Marie-Antoinette de France. August 15, Maria Himmelfahrt. Der ganze Hof wartet. Kardinal Rohan soll die Messe zelebrieren. Er steht schon in vollem Ornat bereit. Da lässt ihn der König vor die versammelten Minister rufen. Mon Cousin, wie war das mit dem Diamanthalsband, das Sie meiner Frau gekauft haben? Fragte den entsetzten Geistlichen. Sire, ich weiß jetzt, ich wurde betrogen, aber ich habe nicht betrogen, erwidert Rohan. So wie er ist, im festlichen Ornat, wird er verhaftet und abgeführt vor den Augen des gesamten Hofes und einer großen Volksmenge. Marie-Antoinette ist über alle Maßen empört. Sie möchte Genugtuung, will ihre Unschuld durch ein unabhängiges Gericht bestätigt sehen. Wie konnte der Kardinal nur glauben, dass sie sich mit ihm einlassen, dass sie mit ihm Geschäfte machen würde? Eine ungeheuerliche Beleidigung für eine Frau, für eine Königin. Die Idee mit dem unabhängigen Gericht war ein Fehler. Das französische Parlament war von jeher königsfeindlich eingestellt. Ludwig XVI. Übertrug die Entscheidungsgewalt über den Fall dem erbittertsten Gegner der Monarchie. Das Parlament ist feindselig, das Volk auch, ebenso der Großteil der Aristokratie. Die Affäre um das Halsband wird zum gefundenen Fressen. Hätte Marie-Antoinette die Eskalation, die dieser Prozess in politischer Hinsicht bedeutete, verhindern können? Das hätte sie verhindern können, indem sie ihren Mann dazu gebracht hätte, einen öffentlichen Prozess zu verhindern. Also Ludwig XVI. Strengt ja einen öffentlichen Prozess an. Also man hätte den Kardinal in die Bastille gesteckt, die eigentlich Schuldigen auch. Das hätte man 100 Jahre früher sowas in der Richtung gemacht. Die Urteile werden gefällt. Jeanne de la Motte wird eingesperrt und gebrandmarkt. Ihr Mann zu lebenslangem Galeerendienst verurteilt. Cagliostro, den Jeanne mit aller Kraft als den Hauptschuldigen darzustellen versuchte, wird kurz inhaftiert, doch schon bald freigesprochen. Ebenso die Schauspielerin, die im Park die Rolle der Königin gespielt hat. Am längsten dauert die Verhandlung des Kardinals Rohan und endet ebenfalls mit einem glanzvollen Freispruch. Eine begeisterte Volksmenge versammelt sich bei seiner Freilassung und feiert damit nicht nur seine Unschuld, sondern zugleich auch die Erniedrigung der Königin. Die Frage, welche Rolle spielt eigentlich die Halsbandaffäre für die französische Revolution, das ist so das Auf zum fröhlichen Jagen auf das Königshaus, das Halali sozusagen. Der Punkt, ab dem sozusagen alle Dämme der Zurückhaltung gegenüber dem Königshaus und insbesondere gegenüber der Königin so einbrechen. Und so schlittert die Stimmung im Volk dem Aufstand entgegen. Historisch gesehen lässt sich nachweisen, dass Revolutionen nicht ausbrechen müssen, wenn die Unterdrückung am größten ist. Sie brechen oft gerade dann aus, wenn das System Risse bekommt, wenn die Rechtmäßigkeit der Herrschaft in Frage gestellt wird. Die junge, lebensfrohe Marie-Antoinette mochte keine Etikette. Sie durchbrach die steife Ordnung des alten Hofzeremoniells, wollte mehr Freiheit und lebte nach dem Motto: Auch die Königin ist nur ein Mensch. Das war neu. Bis dahin glaubten die Untertanen an die festen Regeln eines gottgegebenen Königtums. Dieser Glaube wurde immer mehr in Frage gestellt und damit geriet die ganze Idee der Monarchie ins Wanken. Wenn der König auch nur ein Mensch ist, dann ist er nicht mehr unantastbar. Man kann ihn kritisieren. Absetzen. Töten. Der Prozess um die Halsbandaffäre fand 1786 statt. 3 Jahre später brach die Französische Revolution aus. Das war ein Radiowissen-Podcast von Katharine Fischer über das Halsband der Marie Antoinette. Es sprachen Julia Fischer und Andreas Neumann. Regie führte Axel Vostri. Geschichten aus der Geschichte finden Sie in vielen weiteren Podcast-Folgen von Radiowissen wieder, die Sie auch abonnieren können.